Und mit verliebten Augen spähen die Mädchen nach uns aus. Am Busch vorbei wir ziehen, wo Hecken, Rosen blühen. Und mit den Vöglein im Wald ein frohes Lied erschallt. Von der Lore und Sophie, von der Lehre.